Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Mose, 15. Kapitel, Vers 5 bis 6. Der Herr führte Abram nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abram glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Gott segne dieses Wort. Gott glauben. Ja, in diesem 15. Kapitel vom ersten Buch Mose lernen wir mehr vom Bund, den unser Herrgott mit Abram macht. Also Abram ist noch nicht, wird dann umbenannt in Abraham, ist hier Abram. Und hier möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, einzuladen oder das selber nochmal nachzulesen. Denn hier schließt also Gott den abrahamischen Bund sozusagen mit Abram, den er umbenannt. Und das ist ganz wichtig, dass ihr dann hier den letzten Vers nochmal, Vers 6 nochmal euch zu Herzen nehmt und wo es heißt: Und Abram glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Gott segne dieses Wort. Also was hier passiert ist, dass Abram Gott glaubt. Und Abram, also Abraham danach, wird ja oft auch der Urvater des Glaubens genannt. Und das hat seinen Grund, denn er hat keine andere Basis, er hat noch nicht, also das Gesetz, ne, die 10 Gebote, Moses ist noch nicht da, also. Und er hat einfach nur, er glaubt einfach Gott und vertraut auch Gott. Und Gott wirkt dann in und durch ihm in wirklich bemerkenswerter Weise, ganz einfach gesagt. Lest das mal selber durch. Geht mal ins 15. Kapitel rein und schaut mal, wie der Herrgott den Bund, seinen Bund und sein Versprechen mit Abraham besiegelt. Also nicht nur, dass er unzählige Nachkommen haben wird, sondern wie er dann das macht. Und normalerweise, wenn ein Bund gemacht wurde, im Alten Testament, war das dann davon abhängig, ob denn die mindere Partei, also von zwei Personen, dann entweder den Bund, also die Versprechung, das Versprechen hielt oder nicht. Und dann waren dann entweder Segen oder Fluch, jeweils dann das Resultat. Und hier besiegelt unser Herrgott dieses Bündnis, also diesen Bund mit sich selbst. Also geht mal selber rein, für den Fall, dass Abraham nicht irgendwie im Glauben an Gott nicht ja, durchkommen würde sozusagen oder versagen würde im Glauben oder so. Gott macht ganz sicher, dass er das selber besiegelt mit seinem eigenen Versprechen. Und das ist dann manifestiert in diesem 15. Kapitel. Lest mal selber durch. Einzigartig. Wirklich erstaunlich, wie das hier dargestellt ist. Und geht auch nochmal rein in das Neue Testament, in den Hebräerbrief, 11. Kapitel, Vers 8 bis 10. Und da schreibt also der Autor vom Hebräerbrief noch mehr oder erklärt uns, warum eben Abraham der Urvater des Glaubens ist. Da könnt ihr noch mehr dazu lernen. Und ja, wir sollten also auch berufen, Gott zu glauben und in unserer persönlichen Beziehung zu Christus zu wachsen, als Reuegesünder zu ihm zu kommen. Und er kann dann in und durch uns, wenn unsere Herzen ihm zugewandt sind, Sachen tun, jetzt nicht identisch so, wie es mit Abraham ist, aber Sachen, von denen wir gar nichts gewusst haben. Und das ist die Einladung, zu Jesus Christus zu kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen und die Bibel zu lesen, jeden Tag reinzugehen und in Gottes lebendigem Wort, sozusagen der Bibel, in unserer Beziehung mit Christus zu wachsen. Und Gott nicht nur Gott zu glauben, sondern auch Richtung und Hilfestellung zu bekommen, tagtäglich aufs Neue. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Vers hier, diese Verse aus dem ersten Buch Mose, was für ein Versprechen, wenn wir Gott glauben, wie hier mit Abraham, der dann Abraham wird, wie du dann in und durch ihn wirkst. Wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und vor allem den Lebens- und Glaubensweg Abrahams mitverfolgen. Denn das war auch nicht immer so leicht, also da waren viele Höhen und Tiefen, aber letztendlich sehen wir, wie du in und durch ihn wirkst. Und es ist nicht zufällig, dass Abraham der Urvater des Glaubens genannt wird. Und das ist unser Gebet. Wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus, und beten dies in und durch deinen geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.